oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge für diesen 8. Februar. Das ist ein Mittwoch, Zeitpunkt der Aufnahme 17.34 Uhr, nein 43. Wir kommen zur App, einer Android-App, die heißt folgendermaßen SlideJoy, Geld verdienen und natürlich die technischen Daten. Erst einmal, erforderliche Android-Version ist 4.1 oder höher, aktuelle Versionsnummer ist 2.0.8. Über die Dateigröße kann ich hier jetzt so nichts sehen und bei 65.216 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,4 Sternen. Bevor ich meine Meinung dazu sage, einmal kurz die Beschreibung vorgelesen. Mit SlideJoy Geld verdienen ist kinderleicht. Ein Blick auf aktuelle Neuigkeiten und das Entsperren deines Bildschirms reichen aus. Mit SlideJoy erhältst du Bargeld oder Gutscheine, indem du die aktuelle Neuigkeiten und Werbung auf deinem Sperrbildschirm ansiehst. Bargeld wird an deinen PayPal-Account ausbezahlt. Alternativ kannst du dir Gutscheine für deine Lieblingsmarken verdienen. Du kannst das bei SlideJoy verdiente Geld auch für einen guten Zweck spenden. Verdiene online Geld. Lade dir jetzt unsere kostenlose Sperrbildschirm-App herunter, wie es funktioniert. Sobald du dich bei SlideJoy registriert hast, wird dir bei jeder Entsperrung deines Telefons eine Karte mit Neuigkeiten oder Werbung angezeigt. Wische auf dem Sperrbildschirm hoch, um mehr Neuigkeiten zu sehen. Wische auf dem Sperrbildschirm nach rechts, um dein Telefon zu entsperren und zum Startbildschirm zu gehen. Wische auf deinem Sperrbildschirm nach links, um mehr über den angezeigten Inhalt zu erfahren. Wische auf dem Sperrbildschirm nach unten, um ins Menü für Benachrichtigungen und App-Schnellzugriffe zu gehen. Um mit SlideJoy Geld zu verdienen, musst du nicht nach links wischen. Eine Umfrage ausfüllen, für Geld tippen oder dein Telefon sonst wie anders als sonst benutzen. Du erhältst immer die gleiche Belohnung, egal wie lange du dich mit der Werbung befasst. Ja, es ist wirklich einfach. SlideJoy ist eine preisgekrönte Sperrbildschirm-App, über die bereits die Today Show, das Wall Street Journal, TechCrunch, CNBC, Business Insider, Fox und viele andere berichtet haben. Unser Team sucht immer nach neuen Möglichkeiten, die User glücklich zu machen. Wir freuen uns also über deine Anmerkung und deinen Besuch auf unserer Facebook-Seite. Funktion: Geld verdienen mit Neuigkeiten und Werbung auf einem intelligenten Sperrbildschirm. Erleichtere dir die Anzeige von Benachrichtigungen und Lieblings-Apps auf dem Startbildschirm und verdiene dabei auch noch Geld. Sammle Carats, die du gegen echtes Geld oder Gutscheine eintauschen kannst. Sieh dir wichtige Neuigkeiten und passende Werbung auf deinem Sperrbildschirm an. Neuigkeiten, Angebote und Werbung auf dem Sperrbildschirm sind für dich persönlich zugeschnitten. Die verdiente Summe wird täglich aktualisiert. SlideJoy bietet insgesamt 12 zusätzliche Einlöseoptionen für die Belohnungen, die du durch bloßes Entsperren deines Telefons erhält. Schnelle Bargeldauszahlung. Ich habe, nein, hier, noch ganz wichtig, FAQ. Wie viel Carats brauche ich, bevor ich sie einlösen kann? Sobald du 2000 gesammelt hast, kannst du sie einlösen oder spenden, nachdem du SlideJoy einen Monat lang genutzt hast. 1000, naja, von dieser Währung halt entsprechend einem Dollar. Wann werde ich ausbezahlt? Du erhältst das durch Entsperren verdiente Geld monatlich und kannst es via PayPal, Gutschein oder Spende für wohltätige Zwecke einlösen. Leert SlideJoy meinen Akku? Kurz gesagt, nein, lange Antwort, ganz sicher nicht. Unser Sperrbildschirm ist nichts anderes als ein Sperrbildschirm und verkürzt nicht die Akkulaufzeit. Das möchte ich vielleicht ein bisschen bezweifeln, obwohl ich tatsächlich auch keinen großen Unterschied jetzt gemerkt habe, was die Akkulaufzeit anbelangt. Testgerät übrigens das OnePlus One. Weil es wird natürlich über Internet wird natürlich auch die Werbung heruntergeladen, stelle ich mir jetzt einfach vor. Also es ist schon ein bisschen was anderes als ein simpler Sperrbildschirm. Aber gut, warum habe ich das runtergeladen? Überhaupt ganz einfach. Ich habe mir gedacht, wenn man schon das macht, was man mit seinem Smartphone macht, ist nämlich entloggen, ja, dann kann man natürlich auch noch ein bisschen dafür belohnt werden. Jedenfalls, wenn es klappt mit der Auszahlung und so weiter. SlideJoy ist eine von den Apps. Es gibt auch noch irgendwie MyLogScreen oder so, wie die heißt. Und die macht im Prinzip genau dasselbe. Ich hatte schon mal irgendeine andere App vorgestellt, die sind inzwischen pleite gegangen. Ich hoffe einfach mal, dass SlideJoy da ein wenig länger hält. Es ersetzt also euren Sperrbildschirm. Ihr seht da Werbung. Entsperrt ihr das Ganze mal, kriegt ihr eine Belohnung. Irgendwann habt ihr genug von der internen Werbung verdient, dass ihr euch das auszahlen lassen könnt oder halt umwandeln in eine Amazon-Gutscheinkarte oder halt spenden. Wobei Spenden bei mir gar nicht angezeigt wird. Vielleicht erst nach einem Monat, das weiß ich nicht. Ihr könnt auf dem Sperrbildschirm nach oben wischen und seht dann gleich noch alle möglichen, von allen möglichen Newsquellen News. Das ist auch gar nicht so uninteressant, finde ich, ist sogar ein kleiner Mehrwert, könnte man sagen. Und wenn ihr runterwischt, dann habt ihr einmal Zugriff ganz normal auf euer Notification Center und Shortcuts zu euren, die könnt ihr auch manuell hinzufügen, zu euren Favorite Apps, die ihr gleich aus dem Lockscreen heraus starten könnt. Das ist eigentlich ganz cool. Somit bietet Slideshare nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn es klappt, auch mit der Auszahlung. Das muss ich irgendwann nochmal sehen. Es bietet auch meiner Meinung nach jedenfalls, wie eben schon erwähnt, einen Mehrwert für Android. Die App an sich ist natürlich gratis. Ihr könnt das ausprobieren, wenn ihr Bock darauf habt. Registrieren könnt ihr euch übrigens per Facebook-Account oder E-Mail und Passwort. Ausprobieren schadet nichts, würde ich in so einem Fall einfach mal sagen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.